Noch eine andere Sorge wird den Kaiser je länger je mehr gequält haben. Die Wehrkraft des Frankenreiches sinkt. Zu viel Freie haben sich schon in den Rechtszustand des Hintersassen begeben, um den drückenden Pflichten des Freien, der Teilnahme an den Tingen und der langdauernden Wehrpflicht zu entgehen. Es ist begreiflich. Dieser Kaiser, der fast jedes Jahr irgendwo mit Heereskraft unterwegs war, hat die militärische Leistungsfähigkeit der Franken ganz anders in Anspruch nehmen müssen als irgendein König vor ihm. Karl erkennt die Gefahr. Er sucht den Freien die Lasten der Teilnahme an der Gerichtsbarkeit möglichst zu mildern. Er zieht die Heerbannbuße in milderer Weise ein, sucht die Kriegslasten für die Minderbemittelten zu vermindern. Aber dennoch muss er immer mehr auf das Wehrsystem des aufkommenden Lehenssystems greifen, um seine Heere zu füllen, um die Reiterscharen zusammenzubekommen, die jetzt immer mehr das Bild der Feldzüge beherrschen. Der Bauer scheidet, der Reiter kommt auf. So sehen wir Karl stets neue Lehensgüter vergeben, neuen Grundbesitz verteilen, um die erforderliche Zahl streitbarer Dienstmannen zu erlangen. Ein neuer Wehrstand bildet sich, durch ständige militärische Bereitschaft im Waffenhandwerk trefflich geschult. Aber die alte Musterungsstätte des Maifeldes, einst Volksversammlung und mobilisierte Heeresmacht zugleich, beginnt zu verkümmern. Die fränkischen Heere werden bald nicht mehr die alte, unverwüstliche Kraft besitzen, zumal wenn Karls Nachfolger versagt. Auch hier steigen Wolken auf, die dem scharfen Blick des Kaisers gewiss nicht entgangen sind. Überhaupt, auch dieses Werk trägt den Charakter des einmaligen, persönlichen. Ein Reich, das vom Ebro bis zur Schlei, vom Garigliano in Italien bis zum meridionalen Lauf der Donau reicht, dem die Südslawen zinspflichtig geworden sind wie die Wilzen, Sorben, Abotriten und Tschechen im Nordosten, das aber doch so Widerstrebendes vereint, dessen Erhaltung einen genialen Herrscher voraussetzt, der seine Augen auf alles gerichtet hält. Ein Reich, eben erst unter schweren Kämpfen zusammengefügt, wird die Tendenz zeigen, in seine verschiedenen Bestandteile auseinanderzufallen, da ja nicht immer ein Karl regieren kann. Das Schicksal dieses neuen Imperiums steht also stark in Frage, wenn ein rauerer Wind zu wehen beginnen wird. Sein Gepräge als Gottesreich, das ihm einen so feierlichen Charakter verleiht, kann auch nur für eine gewisse Zeit dauern. Tatsächlich ist es ja bereits unter Karls Sohn Ludwig zur Frömmelei entartet und der Staat ein Spielball dabei geworden. Wie fest steht noch alles unter Karl gefügt. Ein Staat, in welchem nichts Wichtiges dem Herrscher entgehen kann, der durch seine Königsboten die zahlreichen kleinen Grafschaften unter ständiger Kontrolle hält und Missbräuchen abhilft, der nicht von der Kirche beherrscht wird, sondern in seinem Reiche die Kirche restlos beherrscht, der selbst in Fragen des Glaubens entscheidend eingreift. Er hält Synoden der Bischöfe ab, als wären es die Reichsversammlungen seiner Großen. Eine ausgedehnte Gesetzgebung, die sogenannten Kapitularien, sorgt für alle Fragen der damaligen Zeit. Für die bessere Schulung der Geistlichkeit wird Sorge getragen. Die fränkische Kirche hebt sich sichtbar durch die Bemühungen des Kaisers und der Geistlichen in seiner Umgebung. Karl ist mehr als der Papst, das Haupt der abendländischen Kirche. Selbst zuerst ein ungelehrter Mann, hat er für die Wissenschaften das regste Interesse. Mühsam hat er später schreiben gelernt. Seit seinem Aufenthalt in Italien im Jahre 781 zieht er fremde Gelehrte heran, um den Wissenschaften im Frankenlande aufzuhelfen. Der Angelsachse Alcuin wird Leiter der Hofschule für eine neue Generation von Bischöfen und Äbten. Der Langobarde Paulus Diaconus verfasst die Geschichte der Langobarden, der Westgote Theodulf kommt aus Spanien. Das Frankenland hat diesem Kreis von Gelehrten, der um den Kaiser zu einer Art von Akademie zusammengefasst ist, in Angilbert und Einhard zwei hochbegabte Männer beigesteuert. Man nennt dieses Wiedererwachen gelehrter Studien, die überall auf der Antike aufbauen, die karolingische Renaissance. Von hier sind, besonders durch die Schule von Tours, die mannigfaltigsten Anregungen ausgegangen. Hier haben Männer wie der Fuldaer Abt Rabamus Maurus ihre Ausbildung genossen, die das Empfangene in den deutschen Gauen selbstschaffend weitergeben. Obwohl die lateinische Sprache die eifrigste Pflege findet, sorgt Karl doch auch für Erhaltung und Entwicklung der deutschen Sprache volkstümlicher Werte. Er gibt den Winden und Monaten deutsche Namen. Er beginnt eine deutsche Grammatik, er lässt uralte deutsche Heldenlieder sammeln, gibt zu Übersetzungen Anregung, indem von den Geistlichen verlangt wird, dass sie das Vaterunser und das Credo der Gemeinde deutsch erläutern. Eine Übersetzungsliteratur, erst bescheiden und dürftig, dann umfangreicher, rankt sich empor, und das 9. Jahrhundert sieht die ersten deutschen Bibeldichtungen in dem sächsischen Heliand und in dem fränkischen Evangelienbuch Ottfrieds von Weißenburg. Die Taten des Kaisers regen den Geschichtsschreiber an, leider natürlich in lateinischer Sprache. So entstehen die großzügigen Reichsannalen, so Einhards Leben Karls, die erste weltliche Lebensbeschreibung des Mittelalters. Auch die Baukunst findet Pflege, ist aber durchaus von den Lombarden abhängig. Die Zeit ist noch nicht imstande, Eigenes zu geben. Zur Ausschmückung werden die antiken Kunstschätze herangezogen. Es geht so weit, dass selbst die Säulen von alten Bauwerken genommen werden. In Aachen lässt der Kaiser in der Nähe der warmen Quellen die Marienkirche erbauen. Die Pfalzen zu Ingelheim und Nimwegen werden errichtet. Man beginnt, vom Holzbau zum Steinbau überzugehen. Der Kaiser hat keine feste Residenz. Oft aber ist er in den Pfalzen des Rheinlands, die eben erwähnt wurden, besonders in Aachen. Das Wort Pfalz stammt, nur durch Lautverschiebung verändert, von dem lateinischen Worte Palatium, Palast. Bei mannigfaltigster Fürsorge und ewiger Inanspruchnahme findet der Kaiser auch Zeit, für wirtschaftliche Dinge zu sorgen. Seinen Pfalzen schließen sich musterhaft geleitete Meierhöfe an. Er lässt sich bis in das Kleinste vom Stande der Dinge unterrichten. Reichsgesetze greifen belebend ein. Früh drängt sich die Sorge um die Nachfolge auf. Schon 781 hatte Karl eine vorläufige Einteilung geschaffen, als er Pippin Italien Ludwig Aquitanien zusprach. Nun wird in der Teilung von 806 beiden Söhnen der Herrschaftsbereich erweitert, während der Rest dem ältesten Sohne Karl zufallen soll. Nichts mehr vom Kaisertum. Aber der Tod wirft die Berechnungen über den Haufen. 810 stirbt Pippin, 811 Karl, und das sind die tüchtigen Söhne gewesen. Nun ist nur der wenig taugliche Ludwig übrig. Mit Zustimmung der Reichsversammlung macht ihn der Kaiser 813 in Aachen zum Mitkaiser und Erben. Der Sohn nimmt sich auf Anordnung des Vaters selber die Kaiserkrone vom Altar und krönt sich. Bernhard, einem Sohne Pippins, wird als Unterkönig Italien zugewiesen. Er untersteht der Oberherrlichkeit Ludwigs. Mit dem alten Kaiser aber kommt es zum Sterben. Am 28. Januar 1914, erst 72 Jahre alt, ist Karl in der Aachener Pfalz gestorben. In der Marienkirche, dem heutigen Münster, wird er beigesetzt. Von späteren deutschen Kaisern hat hier Otto III. Seine Ruhestätte gefunden.